Dann zeigt er auf eine sinnliche blonde Frau ein paar Tische weiter, die gerade im Begriff ist, ein Stück glänzenden Schokoladenkuchen zu ihrem Mund zu führen. »Sehen Sie dort diese Frau. Mein Gott, sehen Sie sie sich an. Sie hat eine Wirkung auf alle um sie herum. So offensichtlich, so bourgeois, so langweilig. Aber warten Sie. Beobachten Sie sie. Sehen Sie? Ich habe ihr ein Dessert geschickt. Ein sehr spezielles Dessert. Ich habe es selbst geschrieben. Es beginnt so einfach. Jede Zeile des Programms erzeugt einen neuen Effekt. Genau wie Poesie.« Wir sehen diese an Marilyn Monroe erinnernde Erscheinung und ihren inneren Programmcode, den der Merowinger mithilfe des Kuchens gerade gehackt hat. Ihr Atem wird schneller, ihre Wangen erröten, ihre Pupillen weiten sich. Etwas passiert mit ihr. Der Merowinger führt aus. Ihr Herz flattert. Sie können es sehen. Neon nicht? Sie versteht es nicht. Wieso? Ist es der Wein? Non. Was ist es dann? Was ist der Grund? Bald spielt es keine Rolle mehr. Bald werden der Grund und das Wieso verschwunden sein. Das Einzige, was jetzt noch wichtig ist, ist das Gefühl an sich. Die Frau wird immer ekstatischer. Ihr Brustkorb hebt und senkt sich schneller und schneller. Allmählich begreifen wir die Ursache und Wirkung, die der Merowinger demonstrieren wollte. In ihrem Schoß baut sich, aus ihrer Perspektive so unerwartet wie grundlos, ein Orgasmus auf. Dies ist die Natur des Universums. Wir verleugnen es. Wir kämpfen dagegen an. Aber das ist nur vorgetäuscht. Es ist eine Lüge. Unterhalb unseres aufgesetzten, gelassenen Äußeren sind wir in Wahrheit völlig